eine Mühle seh ich blinken aus den Erdlen heraus. Durch Rauschen und Singen bricht Rädergebraus, bricht Rädergebraus. Ei, willkommen, süßer Mühlengesang. Ei, willkommen, ei, willkommen, süßer Mühlengesang. Und das Haus wie so traulich, und die Fenster wie blank, und die Sonne wie hell vom Himmel sie scheint. Die Sonne wie hell vom Himmel sie scheint. Ei, Bächlein, liebes Bächlein, war es also gemeint. Ei, Bächlein, liebes Bächlein, war es also gemeint. War es also gemeint, war es also gemeint.